Am 24. August fand im Kulturhaus 25. April in Pyongyang die zentrale Veranstaltung zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il statt. Daran beteiligten sich die führenden Repräsentanten der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Pang Byung-so und Park Bong-ju, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei der Arbeit Koreas in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei und der Militärorgane, Ministerien und zentralen Institutionen, die Angehörigen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern sowie die leitenden Mitarbeiter und Aktivisten der Organe, Fabriken und Betriebe in der Stadt Pyongyang. Auf der Veranstaltung hielt der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Pang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, ein Referat. Darin betonte er, seit dem Beginn der Führung der Songun-Revolution habe sich Genosse Kim Jong-il bis zur letzten Zeit seines Lebens voller Verantwortung für das Schicksal des Vaterlandes und des Volkes mit dem eisernen Kräder und übermenschlichen Willen unsterbliche Verdienste um die Songun-Revolution erworben. Die Chronik der Songun-Revolution von Kim Jong-il sei die Geschichte eines außergewöhnlichen Denkers und Theoretikers und herausragenden Politikers, der die Idee von Präsidenten Kim Il-sung für Gewichtlegen auf die Waffe zur Idee für Songun-Revolution weiterentwickelt und die Songun-Politik allseitig durchgesetzt habe. Sie sei auch die Geschichte eines hervorragenden Strategen und eisernen Heerführers, der die harte Auseinandersetzung mit dem Imperialismus und den USA siegreich geführt und dadurch den koreanischen Sozialismus ehrenvoll verteidigt und vorangebracht habe. Die Idee und die Verdienste vom Genossen Kim Jong-il um die Songun-Revolution würden heute vom Genossen Kim Jong-un glänzend fortgesetzt und weiterentwickelt. Alle sollten im festen Zusammenschluss um Kim Jong-un und dem Banner von Songun für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates, die Wiedervereinigung des Heimatlandes und die Vollendung der koreanischen Revolution noch energischer kämpfen.